Es sprachen einige andere Schibbet. Schibbet Naphtali sagte, wir werden niemals untergeordnete Posten annehmen. Für ganz besonders wichtig halten wir die Justiz und die Anwaltschaft für uns. Sie geben uns die Möglichkeit, uns über die Lage unserer Feinde und ihrer wahren Macht in Kenntnis zu setzen. Wir haben schon in vielen Staaten den Finanzminister und auch den Justizminister gestellt. Unser Ziel muss das Kultusministerium sein. Wir müssen es erreichen, indem wir die zivile Parität und die Gleichheit reklamieren. Ein mildes Gesetz über Konkurse wird wie eine Goldmine in unseren Händen sein. Vor allem müssen wir danach trachten, dass die Gesetze gegen Wucher in allen Ländern aufgehoben werden. Wir müssen unsere Feinde davon überzeugen, dass man auf diese Weise das Geld billiger bekommt. Das Geld ist eine Ware wie jede andere und das Gesetz muss uns das Recht geben, seinen Preis zu erhöhen, wenn es uns am besten nützt. Danach ergriff Schibbet Benjamin das Wort. Israel muss Ruhm und Ehre erlangen, damit seine Söhne, die bis in die Spitzen der Gesellschaft gelangen, sich dort damit sowie in der Kunst und Wissenschaft zur Schau stellen können. Als musikalische Ausführende und Darstellende werden wir große Ehren einheimsen können, denn in diesen Berufen erzielt die Spekulation ein weites Feld. Wir brauchen die Medizin und die Philosophie für uns, darin den spekulativen Theorien großen Raum gebend. Der Arzt dringt in die Geheimnisse der Familien ein und hat das Leben derselben in seinen Händen. Nun kam Schibbet Assa an die Reihe. Wir müssen auf die Freiheit der Ehen zwischen Juden und Goyim dringen. Unsere Söhne müssen in die aristokratischen und einflussreichen Familien der Heidnischen einheiraten. Wir geben das Geld und sie übergeben uns Einfluss und Macht. Die Vermischung mit den Goyim hat auf uns keinen wirklichen Einfluss, aber wir doch auf sie. Diese letzte Behauptung ist außerordentlich wichtig. Erzvermischte Menschen, die Quintessenz der Bastardisierung, hat es aber fertiggebracht, diesen düsteren, mächtigen, ungeheuren Kern, den ich das Gegenblut genannt habe, zu bewahren. Für durch einen mysteriösen und teuflischen Pakt wird sich diese außermenschliche und antibiologische Beharrlichkeit halten können, die wir geneigt wären, als geistig zu definieren, wenn es nicht gerade ein Produkt des Gegengeistes der Gegenrasse wäre. Aber auch übermenschlich, wenn nicht infrahuman. Im Hitler-Deutschland wurde die Ehe zwischen Ariern und Juden gesetzlich verboten. Und nun stellen wir fest, wie recht er hatte. Niemals darf ein Jude eine Tochter seines Volkes zur Prostituierten machen, fuhr Assa fort. Wenn er seine fleischlichen Gelüste befriedigen will, wird es dafür genügend nichtjüdische Weiber geben. Macht aus der Ehe der Heidnischen einen Handelsvertrag und ihre Frauen und Töchter werden in unseren Händen noch gefügiger sein. Zum Schluss ergriff der Vertreter der Schibbet Manasse das Wort. Wenn das Gold die erste Macht der Welt ist, so ist die Presse die zweite. Nur dann, wenn wir die gesamte Presse in Händen haben, werden wir die hier gemachten Vorschläge verwirklichen können, dann werden wir das Ziel erreicht haben. Unsere Leute müssen die Tagespresse lenken. Wir müssen die Eigentümer der Morgenzeitungen und der politischen Blätter werden, die die öffentliche Meinung vertreiben über die literarische Kritik, die Nachrichten, die Theater. Nach und nach werden wir die Goyim verdrängen. Danach schreiben wir der Welt vor, was sie zu denken und zu glauben, zu loben oder zu verdammen hat. Auf 100 verschiedene Arten werden wir den Schmerzensschrei Israels und den Jammer unserer Unterdrückung, unserer Folter ertönen lassen. Somit wird die Masse immer auf unserer Seite sein, obwohl jeder Mensch persönlich gegen uns sein könnte. Mit der Presse unter unserer Kontrolle werden wir das Recht in Unrecht und die Schmach in Ehre verwandeln. Wir werden den Glauben an all das, was unsere Feinde schätzen, zerstören. Wir können den Krieg oder den Frieden diktieren, das Talent erhöhen oder erniedrigen, es verfolgen oder der Grabesstille aussetzen. Wir werden niemandem etwas umsonst geben. Sobald Israel das Gold und die Presse besitzt, können wir uns schon die Frage stellen, an welchem Tage wir uns die Krone aufsetzen möchten, um das Zepter über die Völker der Erde zu ergreifen. Nun nahm der mysteriöse Direktor des kabbalistischen Sanhedrin das Wort, sich von dem Grabstein erhebend, um diese unheilvolle Versammlung zu schließen. Die Roschebatte Abbot der 12 Sebatim, also die Vertreter der 12 Stämme Israels, haben an diesem Abend weise Worte gesprochen, weise und schwerwiegende. Diese werden die Säulen kommender Zeiten sein, in denen Davids Thron wieder errichtet wird, wenn weitere 100 Jahre vergangen sind und in dem ja wegeweihten Jahr 1941 die Leiter des Sheba-Teams wieder zusammenkommen. Jetzt muss Jakobs Samen sich einig im Glück, im Reichtum und in der Macht erhalten, so wie er sich einig war im Unglück, der Gefahr und der Verfolgung. Ein jeder muss dem anderen helfen. Die mächtige Hand unseres Herrn Yahweh hat uns während 40 Jahren durch die Wüste geführt, uns zur Eroberung Kanaans geleitet und wird uns auch noch 45 mal 40 Jahre der Wanderung durch die Welt zur Herrschaft und Eroberung des gesamten Universums führen. Wenn Israel die hier gegebenen Ratschläge befolgt, die vom heutigen Sanhedrin beschlossen wurden, werden unsere Nachfolger, nachdem die Yahweh geweihten 100 Jahre vergangen sind und sie hierher kommen an diesen Ort, an das Grab des Gründers unserer Bruderschaft, ihm mitteilen können, dass sie die wahren Königssöhne der Erde sind und dass sich das dem Volk Israel gegebene Versprechen erfüllt hat. Es wird der Herr sein und alle anderen Nationen seine Diener. Erneuert jetzt euren Eid und ziehet hin mit dem Wind an alle Grenzen der Erde. Ein jeder nahm aus seiner Tasche einen kleinen Stein und ließ ihn auf das Grab fallen in dieser Nacht, die noch dunkler wurde.